Hallo Edinburgh. Hallo. Ja, ich sitze auch in Edinburgh und ich spreche gar nicht mit Julia, sondern mit Diana. Genau. Heute mal anders zusammengesetzt. Sozusagen Buntwerk meets Wollgespräche oder so ähnlich? Genau. Ja, und warum sind wir in Edinburgh? Diana und ich haben uns im Frühjahr diesen Jahres relativ spontan auf meine Nachfrage hin, ob nicht jemand Lust hätte, mit mir auf die Shetland Woolwich zu fliegen, entschieden, dass wir das machen wollen zusammen und haben im März Flüge gebucht und hatten Spaß dabei. Das haben wir, glaube ich, in beiden Podcasts ausführlich erzählt und jetzt liegt die Zeit auf den Shetlands sogar schon hinter uns und wir sitzen in Edinburgh im Hotel und warten sozusagen darauf, dass wir schlafen gehen können, damit wir morgen nach Hamburg zurückfliegen. Und hinter uns liegen aufregende Tage. Wir haben uns am Samstagmorgen in Edinburgh am Flughafen getroffen, da ich vorher mit meinem Mann wandern war in Schottland und Diana kam dann sozusagen dazu und ich habe am Flughafen sozusagen meinen Mann gegen Diana eingetauscht als Reisegesellschaft, aber auch nur als Reisegesellschaft. Mein Mann ist dann nach Hause geflogen und Diana und ich sind in einen kleinen Flieger gestiegen, der so gute 30 Sitzplätze hatte. Von denen waren immerhin auf zweien auch Männer. Alles andere waren Frauen mit gestrickten Kleidungsstylen, Hüten, Mützen, Hüte. Hats heißt das auf Englisch, Deutsch heißt das Mütze. Wir haben ein bisschen mehr Englisch geredet die letzten Tage. Mit Mützen und Schals und Pullovern und was nicht allem, Strickzeug in der Hand. Aber es gab auch zwei Männer im Flugzeug und nein, es war nicht der Pilot. Es war eine Pilotin, also wir hatten vorher schon gescherzt, das wäre ja witzig. Und ja, wir hatten dann tatsächlich auch eine Pilotin und das war eine sehr gute Stimmung im Flieger. Der Flug hat so Stunde anderthalb gedauert und dann waren wir auf den Shetlands und wir sind beide völlig geflasht von dieser Landschaft. Dazu erzählt Diana, glaube ich, aber gleich noch ein bisschen mehr. Ich bin und ja allein schon geflasht von der Landebahn, von diesem Flughafen, Flugplatz. Eigentlich war es mehr ein Flugplatz. Ja, die Landebahn war völlig irre. Wie lang wird die sein? Ein paar hundert Meter? Ziemlich kurz. Ziemlich kurz auf jeden Fall. Und es ist halt die Südspitze von einer Insel. Und sozusagen, die Insel ist recht schmal und spitz am unteren Ende und die Landebahn ist quasi mit beiden Enden im Wasser. Genau. Und es war ziemlich abenteuerlich, da runterzukommen, weil man halt, der Flieger geht immer tiefer und man guckt rechts und links und man sieht Wasser und man sieht Wasser und man sieht Wasser. Links tauchten dann irgendwann irgendwelche Hügelchen noch auf, aber so richtig, richtig viel Land hat man noch nicht so gesehen und dann setzt irgendwann der Flieger auf der Landebahn auf und es bremst ganz abrupt. Also es ist eine der kräftigsten Bremsungen, die ich jemals in einem Flugzeug erlebt habe. Und dann rollt das Ding noch so ein bisschen aus und dreht. Und während es dreht, sieht man, dass eigentlich noch 20 Meter weiter das Meer wieder anfängt. Also das war schon eine beeindruckende Landung. Ja, dann sind wir vom Flughafen irgendwie mit dem Bus weitergegondelt, weil der Flughafen liegt an der Südspitze der Hauptinsel. Und dann sind wir mit dem Bus nach Lerwick gefahren. Das liegt so ziemlich mittig in der Nord-Süd-Ausrichtung der Insel, wo sozusagen, das ist die Hauptstadt der Shetland Islands und wo eben auch die meisten Dinge stattgefunden haben. Und dann haben wir uns da erstmal ein bisschen so zurechtgeruckelt, würde ich sagen. Genau. Das Hotel bezogen und unsere Eintrittskarten, unsere Goodiebags eingesammelt und lauter solche Dinge gemacht und einfach ein bisschen uns den Ort angeguckt und schon ganz viele Leute mit diesen gestrickten Mützen gesehen, gibt ja für die Shetland Woolwich meistens ein Design, was dann alle Teilnehmerinnen stricken sollen. Genau. Nein, du warst nicht die Einzige. Du warst nicht die Einzige. Aber so, sagen wir mal, 80% der Leute, die herumgelaufen sind, hatten so eine Mütze auf dem Kopf. Jeder in verschiedenen Farbrichtungen, mit und ohne Pompon oder Bommel oder was auch immer als Verzierung hinten drauf. Und ja, das war schon ganz lustig. Und überall begegneten einem halt Leute mit dieser Mütze oder mit einer Tasche von der Shetland Woolwich. Also, man konnte das schon ganz gut erkennen, wer die Shetland Woolwich Touristen waren. Genau. Genau, ja, das war so im Prinzip der erste Tag, würde ich sagen. Oder? Ja. Sonst, wenn wir das noch ausführlicher erzählen, dann sitzen wir morgen, wenn unser Flieger geht. Genau. Ja, am Tag 2, den wir hatten, haben wir eine sogenannte South Mainland Tour gemacht. Man konnte da verschiedene Touren über die Insel buchen. Wir sind dann mit dem Bus gefahren und das waren vielleicht so 30 Leute oder so, schätze ich mal, die da mitgefahren sind, 30, 35. Und wir sind also wieder zurück Richtung Flughafen sozusagen gefahren und wir haben immer so kleine Zwischenstopps gemacht. Die Dame, die uns da begleitet hat und die uns alles Mögliche erzählt hat, die ist auch, ich meine, Archäologin, ist ja, tatsächlich hat sie gesagt, hauptberuflich, ja. Ne? Und sie konnte halt auch sehr viel, also sie hatte wirklich auch sehr viel zu erzählen und die hatte auch eine ganz, ganz herzliche Art, das war irgendwie ganz erfrischend. Und wir haben auch angehalten bei Leuten, die halt dort auch Schafe halten. Und klar, so die Shetland-Wolle, Shetland-Schafe, das kennt man halt. Aber da gibt's halt auch wohl Unterschiede, also die richtigen Shetland-Schafe und die, die halt mit anderen Rassen auch gekreuzt werden und die halt hauptsächlich zur Fleischerzeugung auch gehalten werden. Aber die kamen dann noch zu uns in den Bus und hat ein bisschen was über ihre Schafe erzählt. Die konnten wir uns dann angucken. Das war sehr interessant. Wobei, also angucken klingt jetzt so wie aussteigen und streicheln. Ja, wir saßen schon noch im Bus. Also wir haben dann rausgeguckt, weil die standen halt in ihrem Vorgarten, so sah das aus. Und die konnten wir uns sozusagen im Sitzen dann betrachten. Ab und zu gab es mal so einen kleinen Fotostopp auch zwischendurch auf der Fahrt. Und ja, aber da halt noch eine Menge geplant war, sind wir halt nicht überall komplett lang dann ausgestiegen, sondern sie hat auch viel im Vorbeifahren dann erzählt und hat dann ja gesagt, wo wir dann gerade dran vorbeigefahren sind, wie sich die Landschaft ändert und so weiter. Das war wirklich sehr interessant. Wir sind tatsächlich länger ausgestiegen bei einer Getreidemühle, eine von vieren, die es auf der Insel noch gibt und die tatsächlich auch noch betrieben wird. Das sind keine großen Mühlen, also die machen halt so... Nicht, wird die wirklich noch betrieben? Ist das nicht nur Museum? Ich hatte es als Museum verstanden. Also sie wird schon noch so ein bisschen betrieben, aber nicht mehr, also nicht für die große Industrie oder so. Du hast da halt so ein bisschen, was machen die immer? Aber okay, dann den Part hatte ich irgendwie ignoriert. Ja, das ist wohl eine von vielen auf der Insel, okay. So wie ich das verstanden hatte. Und da haben wir halt ein bisschen einen längeren Stopp gemacht, weil die uns da auch ein kleines Filmchen gezeigt haben und so ein Mini-Museum da in dieser Mühle mit drin hatten. Und ja, auf dem Weg dorthin wurde uns noch mehr über Schafe erzählt, weil dann noch eine Dame da war, die tatsächlich auch die richtigen Shetland-Schafe hat, die wir allerdings nicht sehen konnten, weil die wirklich in den Bergen rumlaufen und rumstehen. Naja, die hat uns da auch noch ein bisschen was drüber erzählt, wie das Ganze auch organisiert wird. Und wir konnten ihr auch Fragen stellen. Das war doch sehr informativ. Nach einem kleinen Mittagessen sind wir auf den Jarlshof gegangen. Das ist eine, ja, wie nennt man das? Ja, es war einfach so eine Ansiedlung von historischen Gebäuden über eine ziemlich lange Zeit, von der Bronzezeit bis vor 300 Jahren. Da wurde, glaube ich, das letzte Gebäude dort gebaut. Und also wir werden euch das alles auch noch mal ein bisschen verlinken, wer da Lust hat, sich noch da mal ein bisschen einzulesen oder zu gucken, was das genau ist. Auf jeden Fall haben wir uns diese Gebäuderuinen in Anführungsstrichen sozusagen angeguckt und unsere Reiseführerin, nenne ich sie jetzt mal, hat als Archäologin da natürlich einen ziemlich guten Einblick und weiß natürlich, was sie dann da auch zu erzählen hat und was die Leute auch interessiert. Und wenn sie dann spezielle Fragen haben, hat sie da natürlich dann auch immer gut Antworten zu gehabt. Genau, und die war auch echt witzig, die Frau, muss man sagen. Sie war nicht nur charmant und wirklich auch voller Wissen, sondern auch nebenbei extrem lustig. Sie hatten tollen Humor gehabt. Ja, wir haben viel gelacht. Mhm, genau. Ich glaube, das hat ihr auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie sowas vielleicht öfter macht, dass sie Leute über die Insel führt, glaube ich schon, dass sie da Spaß dran gehabt hat. Ich glaube, das Witzigste fand ich den Spruch auf der Rückfahrt, ihr seid eine der wenigen Gruppen, denen ich nicht erklären muss, was der Unterschied zwischen Fair Isle und Lace ist. Das fand ich bombastisch als Kommentar. Gut, auf der Hohlweg ist es vielleicht zu erwarten, dass die Leute ein bisschen mehr überstricken müssen als die anderen. Ja, das war also unsere Tagestour. Das ging auch fast den ganzen Tag. Als wir dann zurückgekommen sind, hatten wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir haben halt zugesehen, dass wir uns noch umgezogen haben und dass wir noch ein bisschen was zu essen bekommen. Denn abends sind wir noch auf die Opening Ceremony gegangen. Das war so eine kleine Abendveranstaltung für, klar, man musste das vorab halt auch buchen. Und ja, da gab es dann nettes Abendprogramm mit Moden schauen von verschiedenen Designs und mit Live-Musik einer Folkband von vor Ort sozusagen, die übrigens richtig gut war. Und wir haben dort noch zwei Damen kennengelernt aus Amerika. Wir sind irgendwie zufällig auf dem Weg zum Tesco, wo wir schnell noch was essen wollten, sind wir auf die gestoßen, beziehungsweise die auf uns. Und ja, man freundet sich dann ja auch schnell an und so haben wir abends dann dort auch zusammengesessen, haben uns noch unterhalten und haben halt diesen Opening-Abend da auch genossen. Ja, das war echt schön. Und die Modenschau vielleicht noch so als Ergänzung war, im Prinzip, das waren ja Abschlussarbeiten von der Textiluniversität, die sie dort haben, oder Textil-College. Genau. Auf jeden Fall kann man da eine Ausbildung zum Textildesigner machen und die entsprechenden Stücke, die wir gesehen haben, waren eben dann Abschlussarbeiten oder Werke von den Studenten dort. Und das waren zum Teil sehr tragbar, zum Teil eher avantgardistisch. Sehr kreativ. Aber spannend anzusehen auf jeden Fall. Und, die waren schon klasse, muss man sagen. Ja, genau. Die Models waren alle Freiwillige und wir haben dann am nächsten Tag tatsächlich eines der männlichen Models als Koch dort gesehen, wo wir gegessen haben. Ja, das war lustig. Ja, doch, das war ein sehr schöner Abend. Das ging nicht besonders lange, das ging über 2 Stunden, meine ich. Da gab es dann noch eine Frage-Antwort-Runde. Gudrun Johnston saß da. Dann noch jemand von diesem Entity Trust. Die beiden Damen waren, glaube ich, beide von denen, ne? Ja, nee, die andere war eine Lehrerin an der Schule da, die da nebendran war. Stimmt, stimmt. Und dann noch jemand, der auch Schafe hält und ja, mit Schafen arbeitet. Und das Publikum konnte halt allen Vieren diverse Fragen stellen. Und ja, das war eine ganz nette Abendveranstaltung. Genau, ja, und dann war schon der zweite Tag der Sonntag rum und dann ging es gestern am Montag weiter. Da haben wir gemütlich gefrühstückt und witzigerweise wohnt in unserer Unterkunft auch Nancy Merchant, die ja einige vielleicht kennen, die also diese ganze Patentstrickerei oder Brioche, wie es ja so schön Englisch heißt, macht. Und mit der haben wir uns gut unterhalten und es war lustig und wir hatten viel Spaß bei den Frühstücksterminen sozusagen morgens immer. Und alle Gäste des kleinen Gasthauses waren auch alles Woolweek-Besucherinnen, sodass es schöne Stimmung war. Ja, gestern Morgen hatten wir kein fixes Programm, da sind wir in dem Shetland-Museum gewesen, das Museum über die Geschichte der Insel sozusagen auch, und haben uns das angeguckt. Dort ist auch so der Haupttreffpunkt, da nannte sich The Hub. Dort bekam man halt seine Eintrittskarten, seine vorbestellten Tickets und sowas. Da gab es aber eben auch so einen zentralen Treffpunkt, wo man Kaffee und Tee bekam und einfach nur sitzen, stricken und schnacken konnte. Und ja, wir haben uns das Museum angeguckt, auch sehr sehenswert, was halt sozusagen auch ja, in der Steinzeit, Bronzezeit angefangen hat, also ziemlich, ziemlich weit zurück mit Funden, die man eben auf der Insel gemacht hat. Und letztendlich gingen die Exponate bis fast in die Gegenwart rein. Und es fing halt ja an mit Knochenfunden und es hörte auf mit Fischerbooten und ich weiß nicht was alles. Und diese wahnsinnigen Lace-Tücher, diese wahnsinnig schönen, ja, genau. Unglaublich. Es gab natürlich zu unserer großen Begeisterung sehr viele textile Exponate. Was für welche? Ja, also wunderschön, also von so, ich sag mal, eher technischen Dingen wie der ersten Strickmaschine, die es auf der Insel gab und sowas alles. Dann gibt es da Spannrahmen für Lace-Tücher. Das sind so im Prinzip 4 Holzlatten, in die man ja Nägel oder Holzzapfen reinschlägt. Und dann spannt man sein Lace-Tuch halt dazwischen, indem man durch die Spitzen nochmal eine relativ relativ dicken Faden irgendwie zieht und dann eben diese Fäden durch die Lace-Ecken zieht und dann auf die Zapfen oder Nägel aufspannt, sodass man das einfach schön in diesem Quadrat aufspannen kann. Total toll. Mhm. Und auch Pullover-geformte Holzspannteile, mit denen man Pullover spannen konnte. So wie Sockenbretter halt nur in Pulloverform. Genau. Also das war ganz cool und dann aber wirklich auch diese gestrickten Exponate, sowohl Fair Isle als auch Lace und völlig irre und auch noch gewebte Sachen dazwischen. Und also ein Lace-Teil hat uns also besonders umgehauen, das war aus so dünnen Fäden gespannt, dass man es also eigentlich mit bloßem Auge fast schon nicht mehr erkennen konnte. Es hing auch eine Lupe darüber, muss man dazu sagen. Genau, es ist, also das Stück an sich war vielleicht so 30 cm lang und 10 cm breit. Also wahrscheinlich so wie ein Kragen oder so, würde ich denken, könnte das gewesen sein. Ja. Und sie haben wirklich eine Lupe drüber gehangen, damit man überhaupt erkennen kann, wie fein das die Fäden sind und wie fein das Gestrick ist. Also das war völlig irre. Also was würde ich sonst eher so bei geklöppelter Spitze oder so. Die sind meistens gröber, aber so vom Feinheitsgrad, also im Vergleich zu Strick, würde ich sagen, es hat mich eher an so geklöppelte Spitze als an Strickwaren erinnert. Ja, die Dicke war tatsächlich Spinnengewebe. Ja, also das war ungelogen echt und unglaublich. Handgesponnen. Also Respekt. Ja, also das war schwer beeindruckend, das Teil. Aber ansonsten auch riesige Lace-Tücher, tolle Lace-Tücher, zum Teil einfach auch sehr alt und ja, oder Repliken von irgendwas. Also es waren wunderschöne Teile, die wir da gesehen haben. Und auch Sachen, wo ich sage, hey, das würde man heute wahrscheinlich als schlichten Pullover tragen. Das war dann einfach wollige Unterwäsche. Also heute wird sowas eher als, schlichter Tagespullover durchgehen. Also ganz, ganz verschiedene Sachen, aber auch sehr schön bunte Sachen. Und ja, also wie gesagt, sehr beeindruckend. Wir haben diverse Fotos gemacht und ich denke, ich werde da noch einen Blogbeitrag zu schreiben auch und da vielleicht ein paar Fotos reinhängen. Ich muss nochmal nachforschen, ob man die Fotos veröffentlichen darf, die man da gemacht hat. Bin ich nicht ganz sicher. Da muss man das Museum vielleicht noch. Genau, ich gucke mal, ob auf der Museumswebsite was steht oder sonst frage ich die, aber... Ansonsten hat das Museum bestimmt auch ein paar Fotos auf der Website, sonst verlinken wir einfach mal die Museumsseite. Genau. Das war auf jeden Fall ein spannender Vormittag. Und nachmittags sind wir dann auf eine zweite Tour gegangen und waren bei Jamieson's of Shetland, einer der bekannteren Spinnereien dort, also eine der beiden großen sozusagen. Das andere ist ja Jamieson & Smith, was die meisten, denke ich, kennen. Jamieson of Shetland ist ein bisschen unbekannter. Und da konnte man eben, wie gesagt, gestern eine Tour hinmachen. Da sind wir im Bus eingesammelt worden mit so 40 Leuten. Und der Juniorchef hat uns begleitet und dann sind wir eine Stunde fast dahin gefahren. Und es ist so ein kleiner Ort, ein bisschen nördlich von Lerwick. Ort ist aber auch schon... Ja, Ort ist schon... Also es waren fünf Häuser vielleicht. Genau. Und eben das Firmengelände. Und also auf dem Firmengelände stand jetzt auch nicht wirklich drauf, dass es eine Firma ist und welche es ist. Also an der Straße war so ein Schild, das war vielleicht einen Meter hoch und einen halben Meter breit, dass man da eben die Firma hat. Aber sonst stand da auch gar nichts. Aber es war innen drin jetzt auch nicht... Also nicht sonderlich spektakulär irgendwie. Also es war halt eine Firma, in der gearbeitet wird. Es war laut, es war dreckig, es war warm. Die färben dort Wolle, die waschen, kardieren. Das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären, diese ganzen Schritte. Da bin ich also erstmal, die sortieren das von Hand aus, weil wie ich vorhin schon erzählt habe, gibt es ja die richtigen Shetland-Schafe und die gekreuzten. Und die können halt durch von Hand sortieren rausfinden, welches halt die richtigen sind. Und welches die gekreuzten, weil die tatsächlich nur die richtigen Shetland-Schafe verarbeiten, beziehungsweise deren Wolle ja nicht die ganzen Schafe. Ich glaube, das ganze Schaf kommt da nicht rein. Nein. Und dann durchlaufen die halt so jeden Gang, den man halt so macht. Das wird gewaschen, das wird kardiert, es wird gefärbt und nochmal gemischt und dann wird es gesponnen, verzwirnt und dann kann man halt die Wollstränge kaufen oder die stricken auch tatsächlich Pullover dort. Und die weben und ja, dort wird dann alles gemacht. Genau, und wir haben ein bisschen was eingekauft und das Nette war dann auch, dass sie einem zusätzlich auch nochmal drei von diesen 25 Gramm Knäuel geschenkt haben. Also jeder hat einen Gutschein bekommen, so wenn ihr bei uns einkauft, drei Knäuel dürft ihr auf jeden Fall mitnehmen und wenn ihr mehr einkauft, freuen wir uns und zu den Einkäufen kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Ja. Aber wir haben auch ein bisschen was eingekauft, ja. Zu Abend gegessen haben wir dann im Café vom Museum, weil insgesamt, es war auch sehr gut und sehr lecker, aber insgesamt war Essen abends dort schwierig, weil irgendwie scheint man in Lerwick zumindest abends nicht essen zu gehen. Es gab nicht so viele Gelegenheiten, essen zu gehen. was uns zu einem chinesischen Abendessen, einem Abendessen aus dem Supermarkt und einem Abendessen im Museumsbistro geführt hat. Das genau. Ist nicht so typisch irgendwie, wie man denken sollte, leckeres Pub-Essen. Also es gab nicht so viele Pubs, die dann abends wirklich auch Essen angeboten hätten. Obwohl das Essen an sich war ja gut. Das Essen, wir haben eigentlich überall gut frischen gegessen. Fisch. Genau, gestern gab es noch frischen Fisch sozusagen von vor Ort. Das war sehr lecker. Ja, das waren so im Prinzip unsere Erlebnisse der Tage, aber wir haben hier noch so ein paar Notizen zu unseren Eindrücken gemacht. Ja. Willst du noch mal? Ja, also wir waren ja ganz zu Anfang halt schon da von dieser Wu Week. Das Ganze läuft ja jetzt auch noch bis zum Ende der Woche. Und ich habe jetzt so gedacht, die Leute kommen erstmal an und gucken erstmal rum. Und uns ist aufgefallen, dass wirklich schon Leute da waren, die sich tütenweise mit irgendwelcher Wolle eingedeckt haben. Also das war schon erstaunlich. Ja, also eine Frau ist uns begegnet, die haben wir Samstagnachmittag schon. Die war mit uns im Bus vom Flughafen nach Larrick. Und die ist uns nachmittags schon mit 3 Tüten aus einem Laden entgegengekommen von Jameson of Shetlands. Ja. Und gestern Morgen hatten wir in dem Gespräch gehört, war sie dann bei Jameson and Smith. Und gestern Nachmittag ist sie mit uns nochmal zu Jameson of Shetland hingefahren und hat dort auch nochmal eingekauft. Also, wenn keine sie sich Ahnung. Keinen extra Koffer mitgebracht hat, dann weiß ich auch nicht. Sie hatte 2 männliche Begleiter dabei und ich habe in so einem Gespräch gehört, dass da so der Satz fiel wie von dem einen, das ist ja eigentlich meine Wolle, weil die reißt ja dann in meinem Koffer. Also, naja, man kann es natürlich auch so machen. Ja. Auf jeden Fall, also ich glaube, wir waren im Verhältnis sehr harmlos und sehr zurückhaltend mit unseren Einkäufen. Aber also einige Leute haben da echt, und auch so bei Kursbuch, wir haben jetzt ja in dem Sinne keinen Kurs mitgemacht, und einige Leute waren auch wirklich die ganze Woche mit Kursen verplant, und das waren jetzt nicht Kurse, die man so für 10 Euro mal buchen konnte, die waren also recht gut im Preis. Recht, ja, so, ich würde sagen, so bis an die 100 Euro pro Kurs gingen da schon rüber. Und wenn man das dann so für 7 Tage die Woche bucht, plus die Anreise, plus die Unterkunft, dann ist das und die Einkäufe, dann ist das schon eine echt teure Woche. Das also stimmt. Ich meine, unser Wochenendtrip war jetzt auch nicht günstig, aber zumindest haben wir nicht auch noch ein halbes Monatsgehalt in Wolle gesteckt. Das stimmt. Und Kurse. Genau. Wobei die Kurse, ja, da sind sicherlich auch interessante dabei gewesen. Es gab ja eine unglaubliche Bandbreite an Dingen, die man auch lernen konnte die ganze Zeit über oder immer noch kann jetzt. Aber die Insel an sich, die ist so wunderschön. Also wenn wir jetzt noch länger da gewesen wären, dann hätten wir uns sicherlich noch irgendwie ein Auto organisiert oder was und wären einfach über diese Insel gefahren, weil je weiter man auch nach Norden fährt, desto also diese Landschaft ändert sich halt extrem, fand ich. Und ja, das war echt spannend. Wenn dann sich auch noch der Nebel runtersetzt, ist total spooky. Also es ist wunderschön dort. Und ich glaube, ich wäre wirklich gern einmal komplett über die Insel gefahren, um einfach nur um die Landschaft aufzunehmen. Also jetzt mal ohne Wollkontext oder so. Einfach nur, um da zu stehen und es schön zu finden. Ne? Das stimmt. Und die Otter zu sehen. Es gibt da wohl viele Otter und ich finde Otter ja total süß. Ja, aber die haben wir tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, dafür waren wir zu weit südlich. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte in einem Prospekt gelesen, dass die auch so diese kleinen Steinhäuschen gebaut haben für die, wo die dann halt drin verschwinden können. Und also da muss man, glaube ich, wirklich nochmal eine Reise hinmachen, einfach nur, wenn man Interesse an Tieren hat, um Tiere anzugucken. Ja. Weil oder auch Landschaft. Ja. Heute Morgen beim Frühstück hat auch die eine Amerikanerin erzählt, dass es eine Stelle gab, wo die Otter die Straße überqueren und wo es so ein Otter, also wie es so diese Elchschilder in Schweden gibt und bei uns irgendwie so Achtung, Wildwechselschilder oder so gab es da Schilder. Vorsicht, Otter. Vorsicht, Otter, da kreuzen die Otter die Straße, um irgendwie von einem Gewässer ins andere zu kommen oder so. Ja, wo sollen sie auch lang? Also die Insel hat halt nicht so viele Straßen, da ist dann mal eine und da müssen die dann halt drüber. Ja. Genau. Ja, was haben wir noch so? Was gab es noch zu sehen? Ach, ich habe einen Seehund gesehen, ganz zu Anfang im Hafenbecken. Ja, stimmt, den habe ich auch gesehen. Der war leider auch schnell wieder weg, aber er schwamm dort. Und wäre der Himmel klar gewesen, also dort kann man tatsächlich auch Nordlichter sehen, habe ich gehört. Ja, und das hat auch irgendwer erzählt, der irgendwie vor 1-2 Wochen da war, dass es auch welche zu sehen gegeben hat. Ja, aber wir das war halt, aber bedeckt, wir konnten das leider nicht sehen. Aber zu viel Wolken und wir haben nachts geschlafen, darüber hinaus. Ja, gut, okay. Hätte man jetzt gewusst, dass es klar ist, hätte man nachts halt nochmal aufstehen können. Also dafür wäre ich tatsächlich aufgestanden. Ja, ich auf jeden Fall auch, aber egal. Nee. Ja, naja, also mehr Zeit wäre halt gut gewesen für solche Aktivitäten auch. Auch sicherlich, um ein oder zwei Kurse zu machen oder was dort halt auch angeboten wird, ist, dass Einheimische sowieso sich auch zum Stricken treffen und dann halt auch dazu eingeladen haben, dass man dazukommt. Und genau. Das ist so mit Einheimischen doch noch wieder eine andere Nummer, als wenn man sich mit allen, die dort angereist sind, irgendwo trifft und strickt. Also. Ja, wobei ich glaube, da im Hub waren schon auch immer mal ein, zwei Einheimische auch mit dazwischen. Ja, das kann sein, ja. Ja, weil diese Treffen waren auch ganz süß beschrieben, so in der jeweils lokalen Town Hall oder dem Versammlungsort, Gemeindezentrum, was auch immer, treffen sich die Leute dann und es gibt Kaffee und hausgebackenen Kuchen und alle sind herzlich willkommen und das klang einfach so nett, nur passt es halt einfach nicht in unsere Zeit rein, ja. Weil der erste dieser Termine war heute Abend und da sind wir leider schon in Edinburgh, weil es mit den Flügen nicht anders gepasst hat und ja. Das haben wir leider verpasst. Also allgemein finde ich, ist diese Wool Week schon anders gestrickt. Haha, tolles Wortspiel. Als die Wollfeste, die ich jetzt so aus Deutschland kenne. Denn ja, es gibt halt nicht nur Kurse, die man machen kann, sondern gestern Abend zum Beispiel, da war mit Gudrun Johnston und der Karin vom Frühstück, die bei uns saß, die hatten auch so eine Frage-Antwort-Runde oder die haben halt auch Vorträge gehalten, was man sich dann anhören konnte. Was jetzt also nicht zur Folge hatte, dass man dort irgendwas gelernt hat oder gemacht hat, sondern dass man sich was hat erzählen lassen, Vorträge halt. Und das finde ich auch sehr interessant, dass dann so ein Abendangebot auch geboten wird. Und es hat halt auch einen völlig anderen Charakter als so die Wollfeste, die in Deutschland passieren, wo man zum einen halt Kurse hat, die in einem so einer Art Schulungsraum, was weiß ich, stattfinden und dazu einfach eine große Verkaufsmesse. Und hier war es halt einfach wirklich auch über diese ganze Insel verteilt und auch über mehrere Inselchen, weil die Shetlands bestehen aus mehreren Inseln. Mhm. Und es waren zum Teil Veranstaltungen auf den anderen Inseln. Man konnte tatsächlich auch einen Fair Isle-Kurs auf der Fair Isle-Insel buchen. Ja. Also das war schon krass und der war auch nur für 6 Personen und der war auch extrem teuer, weil die Anreise inklusive war, was irgendwie, ich weiß nicht, wie lange per Schiff oder per Hubschrauber gedauert hat. Und da stand auch explizit dran, bei schlechtem Wetter fällt das Ganze aus, weil man dann nicht auf die Insel kommt. Also das war schon... Also das ist schon eine andere Nummer und ich denke mal, das liegt doch einfach daran, dass die eine andere Textilgeschichte haben, beziehungsweise wir haben ja auch eine interessante Textilgeschichte, aber die ist lange nicht mehr so präsent wie dort halt diese Wollgeschichte noch präsent ist. Ja. Oder halt auch einfach der historische Bezug, den die Leute dort dazu auch noch haben und auch pflegen. Ja, wobei irgendwer, ich glaube, das war dieser Jameson Junior da, der sagte, dass es so in den, ich glaube, was sagt der, 80ern oder so, dass da eigentlich überhaupt keine Nachfrage nach Wolle war. Ja. Und dass sie da auch kurz davor waren, dicht zu machen, weil einfach nicht so viel nachgefragt wurde und weil es sich einfach auch nicht gelohnt hat. Und das haben auch ein, zwei von diesen Schafmenschen erzählt, dass die gesagt haben, naja, es gab eine Zeit, da war die Schafschuhe für uns eigentlich nur ein Kostenfaktor, weil niemand die Wolle haben wollte und wir mussten halt jemanden dafür bezahlen, dass er die Schafe schert, aber wir konnten mit der Wolle nichts anfangen, das war eigentlich ein Abfallprodukt und es hat uns eigentlich nur Geld gekostet sozusagen und das hat sich jetzt gewandelt, da freuen die sich natürlich alle drüber, aber sagen halt auch, sie kennen es komplett anders und hoffen halt einfach, dass es jetzt so dass es noch stabil anhält. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall war das ein wirklich tolles Erlebnis und ich möchte gerne nochmal wieder hinfahren und dann, wie gesagt, gerne auch länger und überhaupt. Also ich kann es nur empfehlen, das war eine wirklich gute Idee. Danke sehr. Ja, ich hab mich auch sehr gefreut, dass du so spontan Ja gesagt hast und gesagt hast, dass du mitkommst. Es war ja doch ziemlich spontan. Man mich immer. Und ja, ich fand es auch wunderschön und ich glaube tatsächlich, ein bisschen mehr Zeit wäre gut gewesen. Ich weiß nicht, ob die Wool Week als solches, wenn man eben nicht viele Kurse macht, wirklich eine ganze Woche Anwesenheit dort nötig macht. Es ist toll, die Stimmung aufzusaugen. Ja. Ich glaube, ich hätte, wenn wir länger geblieben wären, auch tatsächlich mehr Inselbesichtigung eingestreut, weil eine ganze Woche lang da in diesem Hub sitzen und einfach Smalltalk mit Leuten halten, ist zwar auch nett, aber irgendwann auch langweilig oder vielmehr dann irgendwie ein bisschen sehr oberflächlich. Und es gibt, glaube ich, wirklich so viel Schönes zu sehen auf der Insel, dass wenn man die Zeit hat, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Genau, aber so mein Tipp wäre, ein bisschen länger bleiben, Mietwagen nehmen genau und einfach auch ja, Zeit für die Insel einplanen, weil es, also es sei denn, man hat überhaupt nichts mit kalter oder kühlerer Luft und nordischen Landschaften und so zu tun, sondern ist mehr so der Mallorca-Sonne, sonst was Urlauber, dann sollte man nicht auf die Shetlands fahren, dann macht es da keinen Spaß. Wobei, also es war nicht kalt, es war halt nur teilweise extrem windig und wir haben auch gelernt, wenn man sich einen Mietwagen nimmt, dann ist es nicht versichert, wenn man die Tür nicht ordentlich festhält, wenn man sie öffnet, weil da gibt es schon ordentliche Windböen. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Rums schon mal, wenn man sich da nicht drauf hat, weil... War das nicht sogar, wenn die Tür wegfliegt wegen Wind? Ja, ich glaube, genau, deswegen war das, dass sie abfliegt. Halt. Ja. Aber nicht nur, dass sie auffliegt und irgendwo gegenfliegt, sondern dass sie wirklich wegfliegt. Ja, weil es war schon wirklich teilweise extrem windig und es gibt dort ja auch keine Bäume und nichts, was irgendwie Schutz bietet. Und man merkt das schon beim Anflug, dass das Flugzeug ganz schön rumtaumelt und extrem tief fliegt, damit es halt irgendwie diesen ganzen... Ne? Ja, wobei ich muss sagen, der Rückflug heute war im Verhältnis dazu echt mal völlig easy. Also es war jetzt auch nicht schlimm in dem Flieger. Nein, und das war nur interessant. Das waren jetzt vielleicht 5 Minuten im Landeanflug, wo es ein bisschen mehr gewackelt hat, als es das in dem großen Flieger vielleicht getan hätte. Aber man merkt halt schon, dass es dort deutlich weniger ist als anderswo. Auf jeden Fall. Da muss man sich halt schon so ein bisschen drauf. Aber wenn ich mir überlege, alternativ irgendwie 12 oder 20 Stunden, wir waren nicht mehr ganz sicher, das müssten wir nochmal recherchieren, auf der Fähre zu verbringen, was der andere Anreiseweg ist, dann fand ich irgendwie 1,5 Stunden im Flieger definitiv die bessere Option. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also man muss das Wetter und das Klima und die raue Gegend mögen. Ich finde es wundervoll, das ist genau mein Ding. Ja, ich stehe da auch drauf insofern. Genau, war das halt genau die richtige Location eigentlich. Genau, jetzt haben wir das Wichtigste vergessen, was wir eingekauft haben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Katrin, was hast du eingekauft? Was habe ich eingekauft? Ich habe erstaunt, also sagen wir so, ich habe, wenn man es im Ganzen betrachtet, relativ viel eingekauft, aber das meiste davon ist ein Mitbringsel, weil mich jemand gebeten hat, was mitzubringen. Also ich habe, als wir bei Jameson waren, gestern 2 Konen Wolle gekauft, zusammen ein gutes Kilo. Und die sind tatsächlich aber Mitbringsel, ein Auftragskauf sozusagen, kein Mitbringsel, ich krieg das Geld erstattet für eine Bekannte, die meinte, oh, wenn du da hinfliegst, bring mir das mit, die schicken das nicht per Post. Und insofern, ja, da ist ein gutes Kilo Wolle bei in meinem Gepäck sozusagen, beziehungsweise auf unsere Koffer verteilt, weil mein Koffer noch so viel Wandergepäck enthält, die ich aber wieder abgebe. Und für mich selber habe ich 200 Gramm Wolle gekauft, was ich jetzt sehr vernünftig finde. Das eine sind 100 Gramm Lace Weight von einer eher, wie nannte sich das, Shetland Organics, also Öko-Wolle sozusagen, ökologische Shetland-Wolle, so ein dunkelbraun. Die hast du auch gekauft, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Und wir haben noch die vage Idee, eventuell das Gleiche daraus zu stricken. Genau. Wir wissen nur noch nicht was. Das müssen wir uns nochmal raussuchen, genau. Genau, und dann habe ich bei Jameson gestern Nachmittag noch 4 Knäuel von der Spindrift-Wolle mir ausgesucht, wovon ich 3 geschenkt bekommen habe. Also de facto habe ich 1 Knäuel gekauft. Also das macht die zweiten 100 Gramm voll. Und dann habe ich dazu noch mir bei Jameson aus der Weberabteilung sozusagen 1,5 Meter von schönem Wollstoff ausgesucht und die auch noch mitgenommen. Denn ich fange ja im Rahmen meiner Projektwochen morgen, wenn ich wieder in Hamburg bin. Also ich lande kurz vor dem Mittagessen, wenn es gut läuft, und nachmittags geht dann mein Nähkurs los und insofern habe ich mir noch ein bisschen Arbeit dafür mitgenommen. Passt. Und Wollstoff gekauft. Mal gucken, was daraus wird. Ich werde auf jeden Fall berichten. Sehr schön. So, und was hast du gekauft? Du hast ein bisschen mehr gekauft, glaube ich. Ehrlich. Ja, aber das war auch nicht alles für mich tatsächlich. Das stimmt, das stimmt. Das erste, was ich gekauft habe, waren kleine Wollknäule, also die Anzahl der Wollknäule ist relativ hoch, weil es die immer nur in 25 Gramm Knäulchen gibt. In Menge war es am Ende nicht so viel, also die ersten Knäulchen, die ich gekauft habe, sind für ein Geschenk für meine Schwester, was ich halt noch stricken muss. Im Grunde genommen landet es also gar nicht im Stash. Sehr gut. Und von dieser Shetland Organics habe ich ja auch noch etwas dickere Knäule gekauft. Du hast nicht nur die Lace gekauft. Genau, weil ich diese Mütze von der Mulweg gerne noch stricken möchte. Dafür muss ich natürlich erstmal das zweifarbige Stricken lernen, weil das habe ich bis jetzt irgendwie dann noch nicht geschafft. Aber ich habe gedacht, wenn ich mir da ein bisschen Wolle kaufe, verarbeite ich gleich in die richtige Mütze. Also sind halt auch noch ein paar Knäulchen zu mir gekommen, aber auch gar nicht so viele. Nö, das waren nicht so viele, das stimmt. Und bei Jameson habe ich dann für eine Freundin noch was mitgenommen, was sie noch als Geschenk bekommt. Und für mich selber habe ich auch noch für ein zweites zweifarbiges, das sind ja am Ende 3 Farben, noch für Handstulpen halt Wolle mitgebracht. Da muss ich aber erstmal üben, dass ich die Technik lerne, bevor ich das Ganze dann verwurste. Also alles in allem waren das, glaube ich, 350 Gramm oder so. Ja, aber das geht ja auch. Also wenn man so will, drei Stränge und ein halber so ungefähr. Ja, das geht. Und auch noch ein Stückchen Wollstoff. Ich konnte nicht umhin, ich konnte da nicht dran vorbei. Und da war zwar jetzt nicht unbedingt so das Günstigste, aber der ja, war so schön. Genau, und das war halt echt, man stand dann in dem, also wir hatten vorher in dem Laden in Lerwick in der Innenstadt, gibt es einen kleinen Laden, da hatten sie so vereinzelte Stücke, die mir aber alle so farblich oder vom Muster, also zumindest die jeweiligen Kombinationen nicht so zusagten. Es waren aber nicht viele verschiedene Sachen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn wir da schon in der Fabrik stehen, kann ich ja nochmal fragen. Und dann hatten sie halt in diesem Shop eigentlich nur Wolle und fertig gestrickte Kleidung, Pullover, Schals und sowas. Und dann habe ich gemeint, was ist denn mit den Stoffen? Kann man die auch kaufen? Ja klar, komm mit. Und dann ist die Dame mit mir los, nochmal den ganzen Weg zurück durch, weil die Webstühle ganz sozusagen am anderen Ende standen. Da hat unsere Tour angefangen. Und dann hat sie mich dem Menschen übergeben, der sich um die Webstühle gekümmert hat, gemeint, hier, Brian, nimm die Frau mal mit, die will Stoffe kaufen. Und dann hat er mich eine Treppe raufgeführt, wo dran stand, dass da keine Besucher rauf dürfen. Bin ich da tapfer hinter ihm hergestapft. ja, komm mit. Und dann standen wir vor einem Regal mit bestimmt 30, 40 verschiedenen Designs und Stoffen auf Rolle. Sagt jemand, ja, such dir aus, was willst du denn mitnehmen? Und ich so, so viel Auswahl hatte ich nicht erwartet. Und dann habe ich relativ spontan zu einem Tuch gegriffen, aber es war sehr lustig und dann stand ich damit wieder im Laden und dann guckte Diana so, Wolle. Ich fragte, ob ich da auch nochmal hin darf. Und dann hörte das noch eine andere Frau und rannte, glaube ich, auch noch hinter euch. Hier hat die euch noch eingeholt. Ja, genau. Also sie hat sich nichts ausgesucht am Ende, weil sie meint, sie ist völlig überfordert, weil das, ja, das war ich auch kurz eine schöne Auswahl, ja. Die hatten tolle Sachen und dann sagt sie, bevor sie jetzt irgendwie, ne, einen spontanen Kauf macht, wo sie dann nicht so recht weiß, lässt es lieber erstmal sein. Aber ich musste mir dringend was davon aussuchen, weil die Gelegenheit kommt, glaube ich, so schnell nicht wieder. Ja, das stimmt. Also ich habe halt auch für mich gedacht, also jetzt einfach irgendwo mir online Wollstoff kaufen, ist das irgendwie, kann man immer noch. Ist, ja, aber reizt mich jetzt auch nicht. Nein. Und da weiß ich halt, wo es herkommt. Und genau. Ich finde es ziemlich cool und es gefiel mir gut. Und ja, oh, wir haben noch zwei Dinge nicht erzählt. Was? Knitting Belt. Oh ja. Und die tollen Kopfstützen im Flugzeug, weil unsere Fluglinie ist ja die schottische Fluglinie, Logan Air. Und die haben, in Flugzeugen gibt es ja immer so Kopfschutzdinger, die sind ja meistens aus irgendwie so Einwegpapierzeugs und mit Klettverschluss irgendwie fest oder wenn es gut läuft nochmal Leder oder vielleicht Stoff. Und ja, Logan Air hat die Dinger aus Harris Street und an jedem Sitz ein anderes Design. Und ich war kurz davor, ich bin ja echt jemand, der sehr ehrlich ist, aber ich saß in diesem Flieger und dachte, ich bin gerade echt versucht, so ein Kopfteil einfach einzustellen. Ich konnte mich gerade noch beherrschen, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, also das ist was, wirklich was, wo ich kurz vor dem Diebstahl stehe. Einfach, weil das so schön war. Aber ich konnte ja auch schlecht das halbe Flugzeug leer räumen. Das stimmt, das wäre schlecht gewesen. Aber wer bettet schon seinen Kopf auf Harris Street? Ja, also das war wirklich, also das war so charmant, ja, in diesen Flieger mit lauter Harris Street Quadraten und das war einfach wunderschön. Ja, das war wirklich eine schöne Idee, muss ich auch sagen. Das, ja, Schottland durch und durch sozusagen. Ja. Ja, Knitting Bells. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Dinger kennt. Wir haben uns auch gefragt, was das wohl ist. Das sieht aus wie, na, so ein plattgedrückter Football mit Löchern drin, ja, und einem Gürtel dran, den man sich halt, ja, um den Bauch bindet. Und in dem ersten kleinen Laden, wo wir waren, waren halt zwei Damen und die hatten wir gefragt, wofür das gut sein soll. Und dann sagt sie, ach, das ist ganz einfach, man kann stricken und tausend andere Dinge gleichzeitig tun. Denn man kann in diese Löcher von diesem Gürtel, den man dann umhat, kann man seine Stricknadeln stecken. Und während man strickt, kann man halt noch andere Dinge machen und kann den Rest einfach hängen lassen. Man muss das Strickzeug nicht zur Seite legen, das hängt dann da einfach rum. Und die war schnell im Stricken, aber wenn man dann Continental strickt, klappt ja das nicht so richtig, wie es eigentlich gedacht ist. Genau, weil es ersetzt einem sozusagen, es ist die dritte Hand. Ja. Und es ist halt insofern, man hält mit der linken Hand die Nadel fest, die linke Nadel sozusagen, also sie hatte da ein Nadelspiel, steckt da halt rechts die Nadel mit dem, also die rechte Nadel in diesen Gürtel rein und hat dann mit rechts eben nur die Fadenspannung gemacht fürs Throwing. Und ja, sagt halt, das ist super und das haben halt die Frauen früher erfunden, wenn die Männer eben auf See waren, mussten die Frauen eben nicht nur den Haushalt versorgen, sondern eben auch sehen, dass sonst noch ein bisschen was reinkam, sprich Landwirtschaft oder so oder Felder bestellen oder zumindest ein bisschen Gemüse anbauen. Und haben dann natürlich nicht, während sie an den Feldern gearbeitet haben, gestrickt, aber haben, während sie gegangen sind, im Gehen damit stricken können, weil sie eben nur eine Hand brauchten, um das Strickzeug festzuhalten und konnten dann aber eben jederzeit loslassen, weil es fest in diesem Gürtel steckte. Also das war schon ziemlich cool anzusehen. Es hatte mich auch gereizt, einen mitzunehmen, aber ich dachte, dann muss ich auch noch lernen, so rumzustricken. Und dafür war ich wieder zwei Dinge auf einmal. Und da wäre dann vielleicht tatsächlich ein Kurs cool gewesen. Ja, gab es nicht sogar einen? Ja, ich glaube, es hätte auch welche gegeben, ja. Ein oder zwei. Aber ja. Ich habe auch mal auf irgendeinem Fest in Deutschland, glaube ich, so einen Zettel gesehen, dass da Knitting Belt, also ein Hinweis gewesen ist, Knitting Belts Kurse, Einführung, was auch immer, meine ich mich zu erinnern, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber das wäre halt was, wie gesagt, da hätte ich dann vielleicht noch einen Kurs gemacht, weil ich das witzig finde. Also ich würde auch, ich habe zwar schon ein, zwei Kurse gemacht zum Thema Sticking und Vereil, aber so richtig, dass ich es wirklich hingekriegt hätte, mit den Fäden in zwei Händen zu stricken, kann ich nicht behaupten. Also ich habe für meine Mütze die Fäden auch beide in einer Hand gehalten. Das sieht ganz okay aus, aber ich glaube, das geht noch schöner. Und da muss ich mich, glaube ich, auch noch mal dran setzen und mehr üben. Und wenn ich es dann schaffe, den Faden auch in der rechten Hand irgendwie zu manövrieren, dann kann ich mich vielleicht auch mit dem Knitting-Bild noch mal anfreunden. Berichte unbedingt, wenn du das mal tust. Auf jeden Fall. Das wäre doch sehr kann man spannend. Ja bestimmt online bestellen. Ich bin zuversichtlich, dass man sowas auf kriegt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es reizvoll zu wissen, dass man das einfach hängen lassen kann und kurz zu was anderem greifen kann. Also halt, drei Dinge auf einmal zu tun, wenn man das dann möchte. Genau, so, und das Wollknäuel stopft man sich irgendwie mit unter den Gürtel. Ja, genau. Das, falls sich das jemand noch nebenbei fragt, wo man das im Gehen lässt. Ja, alles mal interessante Sachen gesehen, muss ich sagen. Wir haben alles erzählt, was wir erzählen wollten. Genau. Das war ein echt cooler Ausflug. Ja, finde ich auch. Dann würde ich sagen, bleibt uns ja nur noch allen viel Spaß beim Stricken zu wünschen. Genau. Oder häkeln oder spinnen oder was auch immer. Richtig. Und ich denke, jeder von uns wird auf seinem jeweiligen Blog noch einen Bericht schreiben. Ich denke auch. Online stellen und so weiter, dass man da noch ein bisschen was sehen kann, was wir so gesehen haben. Und genau. Und ihr findet uns auf Ravelry, dich Diana. Als Schlumpfine. Und mich, Katrin, als Käthe mit K-A-E-T-E. Und ansonsten posten wir das jetzt mal schön bei deinem und bei meinem richtig Thread oder unserem Thread, den ich mit Julia zusammen habe, damit ihr uns auch findet. Und viel Spaß beim Hören. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.